Ich habe alles, was wir brauchen. Schokomilch, Käsebällchen und ein paar türkische Amphetamine, die ich auf dem Scheißhaus klar gemacht habe. Türkische Amphetamine, die ich auf dem Das macht Spaß.